Kapitel 6, Übung A28. Hören Sie die Durchsagen an einem Bahnhof und im Radio. Achtung am Gleis 3. Der Intercity aus Amsterdam zur Weiterfahrt nach Berlin, planmäßige Abfahrtszeit 14.35 Uhr, hat 30 Minuten Verspätung. Liebe Fahrgäste, wir erreichen in wenigen Minuten Leipzig Hauptbahnhof. Der Zug fährt weiter als Intercity Express nach Hamburg über Berlin-Schönefeld. Der Zug hält nicht in Halle und Magdeburg. Fahrgäste nach Halle und Magdeburg müssen in Leipzig umsteigen. Achtung, eine Gleisänderung am Bahnsteig 15. Der Zug aus Köln zur Weiterfahrt nach Wien fährt in wenigen Minuten am Gleis 12 ein. Ich wiederhole. Der Intercity-Express aus Köln zur Weiterfahrt nach Wien fährt in wenigen Minuten am Gleis 12 ein. Und hier die Staumeldungen. Es ist Sommeranfang und es gibt Stau in Bayern auf den folgenden Autobahnen. Autobahn A8 von München Richtung Salzburg zwischen Bad Aibling und Rosenheim, 10 Kilometer Stau. A93 Richtung Innsbruck zwischen Oberaudorf und Kiefersfelden, 5 Kilometer. Und auf der A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen zwischen Wolfratshausen und Penzberg, 30 Kilometer Stau. Und hier eine Durchsage für alle Autofahrer. Achtung auf der A75 München Richtung Augsburg, nach einem Unfall 10 Kilometer Stau bei Odelzhausen. In der Gegenrichtung nach München 2 Kilometer. Ebenfalls A75 am Autobahnkreuz München-Ost 3 Kilometer Stau. Hier eine wichtige Durchsage für Autofahrer auf der A9 Richtung Nürnberg. Bei Ingolstadt Nord sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie langsam. Ich wiederhole, bei Ingolstadt Nord sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte langsamer fahren.